Die Freude über diese kostbare Erfindung teilt er tags darauf mit Dr. Guillotin, der voll entzückt ist, dass es tatsächlich möglich und wirklich die Erfindung einer Hinrichtungsmethode gibt, die den Grundsätzen der Menschenrechte folgt. Ganz zärtlich soll er immer wieder das Blatt Papier mit dem rohen Entwurf an sein Herz gedrückt haben. Seine Guillotine. Von wegen. Noch immer fehlt das Allerwichtigste. Das Messer, das fällt. Das abschneidet, nicht abhackt. Dass es da Unterschiede geben könnte, weiß keiner. Im Gegenteil. Der 22. September 1792 ist erster Tag des Zeitalters der Republik. Datiert wird allerdings erst vom 18. Vendémiaire des Jahres 2. Der einen und unteilbaren Republik. Dass sie es sei und so zu bleiben habe, beschließen die Konventmitglieder am dritten Tage ihrer Existenz. Gerade gut ein Jahr später sagt einer von diesen Konventsmitgliedern, als er mit dem bekannten ersten Schub der Brissotins, die man heute Girondisten zu nennen, sich angewöhnt hat, am 10. Brumaire des Jahres 2 Bekanntschaft mit der Guillotine macht, wie jammerschade, dass wir damals nicht auch die Einheit und Unteilbarkeit unserer Personen dekretierten. Als ob der Tod nicht durch Ersticken, Erdrosseln, Erhängen, die Gaskammer, den elektrischen Stuhl oder ganz simpel lebendig begraben. Das kommt auf der Welt am allerseltensten vor und gilt als besonders barbarisch und unzivilisiert. Im Gegensatz dazu? Die Guillotine. Die Guillotine, Robespierre, die Schreckenszeit. Nirgends findet sich in den Bilderbüchern zur Französischen Revolution mal eine saubere, blitzblanke Guillotine mit Erläuterungen der wichtigsten Funktionen und Bedeutungen. Und doch, wer das lustig findet, kann in Straßburg zur 200-Jahr-Feier der großen Französischen Revolution Nudeln in Form von fingerlangen Guillotinen finden. Die jungfräuliche Guillotine, ganz nah besehen, war die Verwirklichung einer neuen Art von Todesstrafe, die alles in sich hatte, was zu Vernunft, Gleichheit und Brüderlichkeit gehört. Sie ist das wahre Instrument der Republik. Der Dr. Guillotin, Abgeordneter des Dritten Standes von Paris, berühmter Arzt der Medizinischen Fakultät von Paris und einer der Männer der ganz ersten Stunde, von dem eine der wichtigsten Schriften zur Form der Generalstände verfasst wurde, Pétition des citoyens domiciliés à Paris. Guillotin hat einen scharfen Blick für entlegene oder versteckte Konsequenzen, wenn ein Grundsatz auch wirklich und im Ganzen der staatlichen Verfassung erfüllt wird. 10. Oktober 1789. Das ist noch draußen in Versailles, kurz vor dem Umzug der Versammlung nach Paris, um in der Nähe des Königs zu sein. Guillotin stellt in der Nationalversammlung den Antrag, es sei die Todesstrafe über jedermann in gleicher Weise zu verhängen. Begründung: Artikel 1 der Menschenrechte. Frei und gleich an Rechten werden die Menschen geboren und bleiben es. Er fügt eine Empfehlung, die praktische Seite betreffend, hinzu, um zu erläutern, weshalb die Enthauptung als sicherste, schnellste, schmerzloseste, kurz humanste Hinrichtungsweise anzusehen ist, und gibt ein paar eher theoretische Hinweise, in welcher Hinsicht sich das Enthaupten im Sinne der Menschenrechte noch verbessern ließe. Der 10. Oktober 89 war der letzte Tag vor dem Umzug der Versammlung nach Paris. Da hat anscheinend keiner richtig zugehört und kapiert, um welches kapitale Thema der Antrag sich drehte. Jedenfalls schiebt man unter ferner Liefen Guillotins Eingabe, als sei es eine medizinische Marotte, immer wieder von Tag zu Tag auf, 6 Wochen lang. Am 28. November gelingt es Guillotin, sich endlich Gehör zu verschaffen und die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Gegenstand seiner Überlegung zu richten. Sein Antrag wird auf die Tagesordnung vom 1. Dezember gesetzt. Diesmal findet Guillotins Vorschlag ein ganz begeistertes Echo. Immer wiederkehrendes Thema der Beschwerdehefte ihrer Wählerschaft ist nämlich die Abschaffung des gesamten alten Arsenals unterschiedlicher Todesarten. Köpfen, Hängen, Vierteilen, Rädern, Verbrennen und was es noch gibt. Gefordert wird einerseits, dass die Strafen sich nach dem Verbrechen richten, ohne Ansehen der Person. Gleichheit also in der Art der Strafe bei aufgrund desselben Verbrechens Verurteilten, ohne Unterschied von Stand, Rang und Stellung. Andererseits auch, da durch ein Verbrechen auch die Gesellschaft als Ganzes verletzt wird, muss die Strafe alle in gleicher Weise treffen. Genau dem dienen Guillotins Überlegungen zu einem dem Fortschritt angepassten Enthauptungssystem, das die Hinrichtung des Delinquenten, die Tötung, von einer unmittelbaren Beteiligung eines Menschen unabhängig macht und durch ein selbsttätiges Werkzeug vollstreckt. Eine Maschine. Eine Maschine, die gefühllos, unbeteiligt, immer gleich ihr Werk verrichtet, kein Mitleid und keine Grausamkeit kennt. Aber während Guillotins Antrag für Gleichheit der Todesstrafen bei gleichen Verbrechen am 1. Dezember von der Versammlung sofort dekretiert wird, unterschiedliche Todesarten bei unterschiedlichen Verbrechen beibehalten werden, bleiben seine weiterreichenden Überlegungen in der Nationalversammlung unfruchtbar. Guillotin, ein Mensch von seltener Beharrlichkeit bei einmal begonnenen Unternehmen, wendet sich zunächst einmal an die Person, die aus eigener Praxis mit den Vorgängen der Hinrichtung so vertraut ist, dass sie die Konsequenzen für den konkreten Zusammenhang erkennt. Der Henker. Da allerdings hat Dr. Guillotin ein besonderes Glück. Monsieur Paris, der Henker von Paris.